Während der Unabhängigkeitsbestrebungen Kroatiens Anfang der 90er Jahre sagte ein österreichischer Völkerrechtler sinngemäß im Fernsehen: Die Voraussetzungen für die Gründung eines Staates ist ein einheitliches Volk in einem geschlossenen Siedlungsgebiet und der daraus resultierende einheitliche Wille. Wenn dies nun stimmt, dann müsste man im Umkehrschluss meinen, dass für die Zerstörung eines Staates die Zerstörung der Einheitlichkeit des Volkes notwendig ist, um das geschlossene Siedlungsgebiet zu zerstören und damit den daraus resultierenden einheitlichen Willen zu verhindern. Die Politik, die in Europa und in vielen Staaten der Welt betrieben wird, zielt ja auf eine Schwächung des Staates ab. Unsere Regierungen haben immer mehr Macht abgegeben nach Brüssel und an den Internationalen Währungsfonds und an die amerikanischen Ratingagenturen, sodass von unserem Wahlrecht eigentlich nur eine Hülle übrig geblieben ist. Und darum ist es ganz wichtig, sich mit dem gültigen Nationsbegriff zu befassen, der meiner Ansicht nach von unseren Politikern ignoriert wird. Und da heißt es in unserem Selbstverständnis zu Beginn: Weltweit wird das Volk, von dem alle Macht auszugehen hat, allen für uns richtungsweisenden Gesetzen zufolge, nach dem Jus Sanguis, also der Abstammung, beschrieben. Nur imperiale Mächte versuchen das Faustrecht der Eroberer, der Landräuber und der Unterdrücker, also das Jus Solis, als angeblich legitimes Recht zu unterstellen. Und nun will ich erläutern, warum der Volksbegriff der Abstammung, den unsere Politiker ignorieren und über den sie sich hinwegsetzen, warum der allgültigen Gesetzen entspricht. Nach der österreichischen Rechtslehre: Volk ist im ethnischen Sinn zu verstehen, und zwar als Vielzahl von Menschen, die unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft und damit der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat durch das gemeinsame geistige und kulturelle Erbe, die gemeinsame genealogische Wurzel, das ist die Abstammung, die gemeinsame Sprache und gemeinsame Geschichte zu einer sozialen Einheit verbunden sind. Rasse ist dabei im biologisch-anthropologischen Sinn zu verstehen. Das sagte das Oberlandesgericht Linz in einer Entscheidung im Jahr 1985. Und man kann dazu auch die Meinung des österreichischen Unterrichtsministers Voregger, die er dargelegt hat als Universitätsprofessor. Im Strafgesetzbuch findet sich das wieder. In den Nebengesetzen, Kurzkommentaren bei den Universitätsprofessen Bertel, Burgstaller, Fabrizi, Nowakowski. Überall dort finden Sie das Bekenntnis zum biologischen Nationsbegriff der Abstammung, der in Österreich von den politischen Machthabern und von Teilen der verpolitisierten Justiz geleugnet wird. Auch nach dem Willen der Vereinten Nationen ist der Nationsbegriff der Abstammung der einzig gültige. Da heißt es zum Beispiel: Indigene Völker haben das Recht, keiner Zwangsassimilation oder Zerstörung ihrer Kultur ausgesetzt zu werden. Artikel 8 Absatz 1 der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener, das heißt eingeborener Völker. Und die Eingeborenen bei uns, die sind wir. Weiters heißt es: Die Staaten richten wirksame Mechanismen zur Verhütung und zur Wiedergutmachung der folgenden Handlungen ein. D. Jeder Form der Zwangsassimilation. Zwangsstation oder der Zwangsintegration. Das Geschwätz unserer politischen Parteien, die im Parlament vertreten sind, sei es nun das der ÖVP, der SPÖ, des BZÖ, der Grünen oder der Freiheitlichen Partei, von Integration, ist gegen den Willen der Vereinten Nationen gerichtet und gegen die Fundamente jeder demokratischen Verfassung, die das Recht vom Volke ausgeht. Und da kann man den Volksbegriff nicht eigenmächtig entgegen dem Willen der Vereinten Nationen und der österreichischen Gesetzgebung verändern wollen. Aber auch nach dem Willen des Diktates von Saint-Germain ist der Nationsbegriff der Abstammung der einzig gültige. Und ich lese hier vor, aus dem Staatsgesetzblatt 118, Nummer 397, und da heißt es, Option aufgrund der Rasse und Sprache. Personen, die in einem zum ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gehörigen Gebiet heimatberechtigt und dort nach Rasse und Sprache von der Mehrheit der Bevölkerung verschieden sind, können innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Staatsvertrages von Saint-Germain, somit bis einschließlich 15. Jänner 1921 für die österreichische Staatsangehörigkeit optieren, wenn sie nach Rasse und Sprache zur deutschen Mehrheit der Bevölkerung Österreichs gehören. Klammer Artikel 80 des Staatsvertrages. Aber auch, viertens, nach dem Willen des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, gilt der Nationsbegriff der Abstammung und nicht der von unseren Politikern frei erfundene Nationsbegriff, der auf Integration und Raub der Muttersprache fußt. Und zwar heißt es da, in dem Urteil vom 26.06.2006, ich zitiere, ebenso wenig sieht sich der Verfassungsgerichtshof veranlasst, von seiner gleichfalls in ständiger Rechtsprechung vertretenen Auffassung abzugehen, wonach bei der Auslegung des Begriffes Verwaltungsbezirk von den tatsächlichen Siedlungsschwerpunkten der in unterschiedlicher Dichte, in räumlicher Verzahnung mit der deutschen Volksgruppe und größtenteils in Streulage siedelnden slowenischen Volksgruppe auszugehen ist. Und auch das deutsche Grundgesetz vertritt den Nationsbegriff der Abstammung, der heute von allen Parteien in Deutschland geleugnet wird und zu dem sich nur die als rechtsradikal verteufelte NPD bekennt, die für mich daher die einzige legitime Opposition im Land ist. Es heißt, etwa in dem wenig beachteten Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes. Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit Aufnahme gefunden hat. Es darf daher innerhalb unseres Staates, das schließe ich daraus, sehr wohl zwischen Staatsbürgern deutscher Volkszugehörigkeit und solchen anderer Volkszugehörigkeit unterschieden werden. Und dabei muss man natürlich auch auf die Vereinten Nationen verweisen und das, was sie über die Rechte eingeborener, also indigener Völker gesagt haben. Und damit gewinnt auch die Eidesformel des deutschen Bundeskanzlers und Bundespräsidenten, die diesen Leuten die Pflicht auferlegt, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden, eine klare Bedeutung und zeigt ein juristisches Szenario mit schwerwiegenden strafrechtlichen Konsequenzen für die Zukunft auf. Es kann daher der vom Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland am 21.10.1987 gefasste Beschluss nicht länger im Sinne des Jus Solis gedeutet werden. Er lautet, das Bundesverfassungsgericht bestimmt am 21.10.1987, es besteht die verfassungsrechtliche Pflicht, die Identität des deutschen Staatsvolkes zu erhalten. Ebenso wenig missverständlich bleibt nun auch die Anklage, die der Staatsrechtler und Berliner Senatsdirektor Dr. Otto Ulitz in Aspekte der Souveränität 1987 erhoben hat. Dort schreibt er, es kann nicht angehen, dass wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens bestraft wird, wer die Staatsform der BRD abändern will, während der, der das deutsche Staatsvolk in der BRD abschaffen und durch eine multikulturelle Gesellschaft ersetzen und auf deutschem Boden einen Vielvölkerstaat etablieren will, straffrei bleibt. Und siebtens und abschließend möchte ich noch auf das Märchen vom romanischen Nationsbegriff verweisen. Gerne wird dem leichtgläubigen Landsmann eingeredet, wir Österreicher, wir Deutschen hingen einem weltfremden Begriff, nämlich dem sogenannten herderschen Nationsbegriff nach aus der Zeit der Romantik, während dagegen der realistische, der sogenannte romanische Nationsbegriff dagegen stünde. Und das ist absolut unwahr. So beschwören die Franzosen, von den Korsen, Katalanen und Basken abgesehen, immer wieder ihre gallische Abstammung. Und wer so wie ich sich daran erinnert, als Charles de Gaulle, ich glaube es war 1968 ungefähr, am Balkon in Montreal die Arme erhoben hat, vor 100.000 Menschen und den dort harrenden Kanadiern zugerufen hat, Franzosen! Und mit einem begeisterten Aufschrei der Menge empfangen wurde, der weiß, dass auch für die Franzosen der Nationsbegriff der Abstammung gilt, der einzig gültige Nationsbegriff dieser Welt, über den sich die Politik in unseren Staaten gegenwärtig und seit Jahrzehnten beharrlich hinwegzusetzen sucht. Zusammenfassend kann man sagen, es gibt also weltweit nur einen gültigen Nationsbegriff, der das Wesen des Volkes beschreibt, jenes Volkes, von dem laut Verfassung alle Macht auszugehen hat und in den allein stets das Selbstbestimmungsrecht der Völker weltweit mündet. Die Bedrohung für das Prinzip der Demokratie in der Welt geht also vom globalen Machtanspruch aus, der das Wesen der Völker leugnet und dabei das Wort Demokratie stets heuchlerisch vor sich herträgt. Nicht ahnend, dass auf diesen Begriff eines Tages die Anklage fußen wird, wenn der Tag des Gerichtes gekommen ist. Denn es kann ja nicht angehen, dass die Abschaffung des Souveräns, von dem alleine alle Macht auszugehen hat, nicht als Verbrechen am Wesen der Demokratie bewertet werden wird. Ich möchte nun, liebe Hörer, zum Abschluss ein Gedicht vortragen. Ein Gedicht eines österreichischen Dichters namens Walter Berger, das ja in dem Gedichtband Vater aller Dinge, Gedichte eines Soldaten, veröffentlicht hat, und der Mann schreibt über seine Kriegserinnerungen. Das Gedicht heißt Feldbegräbnis. Der Regen war kalt und der Himmel war grau, da brachten wir ihn getragen, durch Gräben und Trichter und Drahtverhau, in ein blutiges Zeltblatt geschlagen. Der Boden war schwarz und die Erde war schwer, und die Stollen klebten am Spaten. Das Wasser tropfte von Helm und Gewehr auf Patronen und Handgranaten. Kein Psalm und kein Beten, kein frommer Gesang, kein murmelnder Chor und kein Segen, nur ferner Granaten dumpf orgelnder Klang und eintönig rauschender Regen. Ein Schützenloch, Wasser in lehmigem Schacht, wir senkten ihn stumm in die Tiefe, von vorn her murrte und grollte die Schlacht, als ob ihre Stimme uns riefe. Die Stimme des Gottes aus Feuer und Stahl, der die Welten erschuf im Zorne. Der Himmel war tot und die Erde war kahl, und wir hasteten schweigend nach vorne.